Leben im Exil, es hat einen starken Macht. Nach Stern greifen oder vielleicht in den Knast. Leben im Exil, es hat einen starken Macht. Die Sterne greifen oder vielleicht in den Knast. Ein Homie von mir ist auf der Flucht vor dem Knast. Denn er hat die Hälfte seines Lebens dort verbracht. Kein Bock auf Bau, das Leben hinter Gittern. Der Entzug macht sich bemerkbar und die Hände sind am Zittern. Jeden Tag auf der Flucht vor den scheiß Bullen. Jeden Tag lang die Gedanken, wann werden sie mich holen. Nein, er sehnt sich nicht nach kalten Gitterstäben. Er will nur in Freiheit ein normales Leben leben. Er muss klauen gehen, weil er Hunger hat. Er findet es nicht gut, doch es macht ihn satt. Er fürchtet die Zelle, doch er hält nicht die Finger still. Sein Name Beatle, sein Lifestyle ist born to kill. Er hat keinen Bock mehr auf Leben im Gefängnis. Denn Leben im Gefängnis heißt Leben in Bedrängnis. Leben im Exil, das Überleben ist hart. Das Leben auf der Straße, man spürt es jeden Tag. Immer wieder sieht man Neid und Krieg in den Gassen. Brüder, die sich vertrauen, betrügen und danach hassen. Wie kann das sein? Sag mir nur, wie soll das enden? Wenn Menschen ihr Leben und ihr Talent verschwenden. Jeder will Geld machen, doch nur wenig schaffen es. Dabei zeigt sich, aus welchem Holz du geschaffen bist. Man muss sich durchkämpfen, manchmal muss man hart sein. Dann werden dir vielleicht ein paar Dinger erspart bleiben. Also mach dein Ding, ganz egal an welchem Ort. Auch wenn du bald hinter Gittern bist, denk daran, du bist nicht lange dort. Leben im Exil, es hat einen starken Macht. Nach Sternen greifen oder vielleicht in den Knast. Es lässt dich fallen, doch es gibt dir wieder Kraft. Das jeder Tag ein Test und du musst ihn bestehen. Vertrau auf deine Atzen, sie werden ihn mit dir gehen.